Telekom Fernsprechkabine Schlesische Straße Höhe Landwehrkanal Ecke Heckmannufer an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein handgeschriebener Zettel mit der Aufschrift Dienstag 15.40 Uhr ab sofort 317 Euro warm, 34,6 Quadratmeter, Mainzer Straße 2, dann Donaustraße 47 Quadratmeter, Hermannstraße 57, 41 Quadratmeter, HHEG rechts, 36,6 Quadratmeter, Einzimmer, 231 warm. Dann Stallschreiberstraße 43, 198,5 Euro plus 75 Euro, 29 Quadratmeter Balkon, erstes Obergeschoss. Oranienstraße 117, 213 Euro plus 75 Euro, 29 Quadratmeter EG zum 1.3. Und dann noch FR Peyer, 14,45 Quadratmeter. In Stallschreiber 43 und ganz unten steht da noch Kielufer 43, 16 Uhr Donnerstag, 250 kalt, 296 warm, 29 Quadratmeter, drittes OG. Ansonsten, außer etwas Kleinmüll, unter anderem einer Einkaufsquittung der Firma Plus und einer Seite der Firma, der Zeitschrift The Epoch Times Deutschland, Sonderausgabe Shenyun Chinese Spectacular D-Show mit der Schlagzeile unterhaltsam, inspirierend, mitreißend, Interview mit Ying Shen, Produktionsleiterin von Divine Performing Arts. Ja, ansonsten hier in der Schlesischen Straße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.